Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. So, letztes Mal haben wir gelernt, wenn ich mich gut erinnere, dass die Voraussetzung von Meditation ist, dass das, was hier genannt ist, Leichtigkeit und Ruhe oder was, vorhanden ist. Solange es nicht vorhanden ist, ist es, wie später erklärt ist, ist es nicht Shamatha, ist es nicht Vipassana, es ist Vorbereitung, Anpassung an Shamatha, Anpassung an Vipassana. Das heißt, wenn diese Prashrabdi vorhanden ist, dann gibt es Geduld, Glückseligkeit, Weisheit, Sichtweisen und Kontemplation. Kontemplation, ja okay, das alles sind eigentlich Synonyme von Vipassana. Dann wir sehen, in diesem Zustand von Leichtigkeit, Ruhe, wenn der Geist untersucht, dasselbe reflexive Bild von dem Objekt ändert nicht die Bilder, dann handelt es sich um Shamatha. Wenn er dann ein Bild, dieses Bild wird untersucht und dann andere mentale Bilder kommen, dann ist es Vipassana. Und Shamatha, was sehr wichtig zu verstehen, in der nördlichen Tradition wird erklärt als 9 Schritten oder 9 Bleiben des Geistes in Shamatha. Die heißen dann technisch Chittastiti, Shinju, Kyujung, Shinju. 9 Und wenn er sich das heißt, diese 9 Schritte erklären Prozess von Shamatha. Wenn es sich um Vipassana handelt, dann wir haben 4 Schritte, die sind hier erklärt. Vichinoti, Pravichinoti, Parivitarkayati, Parivimamsayati, die werden sie auch erklären. Aber in dem Einspitzigkeit des Geistes ist Voraussetzung auch für Shamatha, auch für Vipassana. Und Voraussetzung des Geistes bekommt man nur, indem man trainiert mit einem Objekt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn die Einspitzigkeit des Geistes vorhanden ist, wie wir später sie lernen werden, oder morgen geht es zu Ende, wahrscheinlich kommen wir nicht zu dieser Passage, aber es ist sehr erklärt. Auf Grundlage von Einspitzigkeit des Geistes, dann kann man Shamatha und Vipassana verbinden, indem man, wenn man die Bilder untersucht, des Geistes untersucht, dann wird es Vipassana. Wenn man Geist selbst untersucht auf Grundlage von einem Objekt, dann ist es Shamatha. Das heißt, man dann dieses reflexive Bild nicht weiter analysiert. Er bleibt bei demselben Bild. Sehr wichtig zu verstehen. Jetzt, wenn es sich um Shamatha handelt, dann der Meditierende geht durch diese 9 Chittastitis, 9 Bleiben des Geistes in Zustand von Ruhe. Man soll sie verstehen, wenn man verstehen möchte, worüber sich handelt. Jetzt in Mahayana, was betont wird, ist nicht so viel die Fähigkeit, in Jhana hineinzugehen, aber die Fähigkeit, spontane Aufmerksamkeit zu üben an das Objekt, das man ausgewählt hat. Das heißt, in diesem Zustand dann alles, was im Geiste geschieht, geschieht in Samadhi. Und man kann Samadhi anwenden zu jeder Gelegenheit. So lernt man alles durch Samadhi. Der Bodhisattva will nicht nur innere Ruhe erreichen, aber er will Wissen erlangen, dass für ihn und für die anderen nützlich ist. Deswegen er meditiert so, dass er durch Weisheit die Kraft erwirbt, in Samsara zu bleiben ohne Leiden, und durch Mitgefühl er verlässt Samsara nicht, bis er den Zustand von Buddha, also bloße Spiegelung der Realität, wie es wirklich ist, und erklären den anderen, wie die Realität wirklich ist, man dann sich nähert. Wenn man sich nähert diesem Zustand, dann man Ideal von Bodhisattva ist, diese Samsara nicht zu verlassen. In Samsara zu wirken, positiv zu wirken. Aber nicht zu leiden, immer bessere Geburt erlangen, zwecks tieferes Verständnis von Dharma, dass man diese Fähigkeit erwirbt, perfekt zum Wohl von sich selbst und von anderen ohne Unterscheidung zu wirken. Das ist Bodhisattva. Bodhisattva ist einer, dessen Ziel es ist, zum Wohl von sich selbst und von anderen ohne Unterscheidung zu wirken. Wenn man so übt, ist man ein Bodhisattva, egal ob man Theravada-Kleider trägt oder Mahayana-Kleider oder tibetanische Kleider, das ist alles unwichtig. Das hat überhaupt keine Bedeutung. In der Tat, in der Theravada-Tradition auch, die meisten Mönche üben Paramis. Sie üben nicht, dass sie schon in diesem Leben mit Samsara fertig werden, sondern damit sie durch eigene Übung von Tugenden, von den Vollkommenheiten, auch wohl für sich selbst und für die anderen bringen können. So üben die meisten. Aber es wird nicht Mahayana genannt, weil das historische Hintergrund dafür. In Sri Lanka haben sie sich immer gestritten. Und einige Könige haben dann Mahayana unterstützt, aber einige Theravada, und die manche Mahayana-Mönche haben diese politische Macht und für Unterdrückung von anderen angewendet, und dann die Theravadins haben es wieder dreifach zurück. Und so ist natürlich dann Theravada Nationalreligion geworden. sehr interessant, die Geschichte von Sri Lanka. Und diese Theravada-Buddhismus ist eigentlich Buddhismus von Sri Lanka, Sri Lanka-Version von Buddhismus. Die Pali-Sprache hat sich aus Sri Lanka dann in den anderen südostasiatischen Ländern verbreitet, mit Pali-Kanon. Aber das ist für uns alles nicht so interessant. Was wir verstehen möchten, ist, wie auf Grundlage von Verständnis des Geistes dann man lernt, alles in unseren Erfahrungen als Soheit zu betrachten. Das ist Mahayana. Und dazu kommt man Schritt nach Schritt. Erster Schritt ist, dann Shamatha zu meistern. Solange die, wie wir gesehen haben, solange die Einspitzigkeit des Geistes nicht vorhanden ist, man im wirklichen Sinne, man kann nicht den Geist wahrheitsgemäß untersuchen, weil man wird immer wieder und wieder ein Opfer von eigene Karma, eigene Abneigungen, Zuneigungen, die dann den Geist regieren. Und man denkt, dass man Realität gemäß denkt, aber das Denken von einem Geist, das von Abneigung und Zuneigung beeinflusst ist, ist vollkommen subjektiv, überhaupt nicht objektiv. Aber die meisten Wesen denken, dass sie objektiv denken. Aber das ist Verdrehung des Geistes. Deswegen durch diese Verdrehung des Geistes, besonders Mahayana Buddhismus erklärt, Prozess von Befleckung des Geistes, von Unreinheit des Geistes. Unreinheit des Geistes ist dann Betonung von Mahayana dadurch, entstanden, dass man an diesen kleinen unterscheidenden Geist, der Opfer ist von Zuneigung, Abneigung und Langeweile und Aufregung, dann er die Realität interpretiert. Aber er interpretiert immer falsch und deswegen so viel Leiden. Er interpretiert falsch, weil er nicht von Befleckungen frei ist. Der erste Schritt ist, den Geist von Befleckungen zu befreien. Auch wenn nur für gewisse Zeit. Solange man ist in Samadhi, es entsteht keine Befleckung des Geistes. Es entsteht kein negatives Gefühl. Mit solchem Geist dann kann man lernen, Realität wahrheitsgemäß zu untersuchen. Solange es nicht der Fall ist, was Yoga anbetrifft, Buddhismus anbetrifft, man ist nicht in Lage, Realität wahrheitsgemäß zu schätzen. Und dann dadurch, man ist auch nicht imstande zu verstehen, dass man für das Leiden eigentlich selbstverantwortlich ist. Durch eigene Abneigungen, Zuneigungen, Aufregungen, Ängste, Depressionen, die alles vertuschen, die Realität, und man lebt in dieser Illusion der Realität, dieses Tagestraum. Dann Shamatha heißt lernen in den neun Shinju Chittastiti bleiben des Geistes in Prozess von Beruhigung zu bleiben. Dann, was sind die Stufen? Erste heißt Stapayati. Neiju auf Chinesisch. Nei, inner, ju, bleiben. Wie sagt man auf Vietnamesisch? Nojo. Neiju. Was heißt Noju? Wir haben es schon gelernt, Mittel von Meditationsobjekt, den Geist nach Hause zu bringen. Weil alle Meditationsobjekte, wir haben schon gesagt, besonders betont in der Mahayana-Lehre, in Yogacara, auch in Madhyamika, alle Meditationsobjekte sind Geistesobjekte. Deswegen, die Objekte hier heißen Yin Xiang, Pratibimba, Bilder, mentale Bilder. Wenn der Geist bleibt bei dem Meditationobjekt, dann bleibt er bei dem Bild von dem mentalen Bewusstsein. Und dieses Bild von mentalen Bewusstsein ist basiert auf 5 Sinnen. Man sieht das reine Land oder man sieht Amitabha, man sieht, spürt Atmen und man macht sich ein Bild von dem, was man mit Körperbewusstsein erfährt. Dieses Körperbewusstsein, was Körperbewusstsein erfährt, ändert sich immer. Mit Einatmen wird kalt, mit Ausatmen wird warm. Dieser Druck wird sich ändern immer. An der Stelle, wo es Druck gibt, wenn sie gute Konzentration haben, diese Stelle wird eine Weile hart, dann wieder weich, dann wieder diese Hitze wird vorwiegend, dann man spürt, Druck wird vorwiegend und die Elemente, Qualität von Elementen sich ändert immer. Und wenn man mit einem nicht konzentrierten Geist es betrachtet, dann es ist Affengeist. Einmal denkt er an Hitze, einmal denkt er an Kälte und verfolgt dann die Schätzung, das ist angenehm, das ist unangenehm, das mag ich nicht, das will ich nicht. Dann wie vermeidet man das? Man versucht, den Geist nach innen zu bringen und versucht, ihn bei dem Meditationsobjekt zu bleiben. Aber am Anfang ist es schwer. Deswegen viele sind deprimiert, weil es nicht geht, so wie sie sich wünschen. Es wird nicht gehen, so wie sie sich wünschen, solange sie nicht verstehen, was sie machen. Das ist klar. Dann in dieser erste Schritt und zweite Schritt sind verbunden mit Aufmerksamkeit durch Kraft. Und das funktioniert nicht, das bringt keine Ruhe. Man entscheidet sich, ich will Atmen sehen, ich will Atmen spüren. Und dann kann sich nicht entspannen. Jetzt zähle ich 1, 2, 3. Das geht nicht. Und man kann sich nicht entspannen, keine Ruhe, keine kein gutes Gefühl. Es funktioniert nicht, wie man sich wünscht, deswegen man ist enttäuscht und denkt an was anderes. Aber durch dieses Stadium muss man unbedingt gehen, sonst kommen nicht die Früchte von der Meditation. Und warum geht man durch dieses Stadium? Weil man sehr, sehr klar verstanden hat, solange der Geist grob ist, ist die Empfindung grob. Wenn Empfindung und Geist grob ist, ist auch Objekt, das der Geist betrachtet und empfindet, grob. Und diese Grobheit ist immer mit Unreinheit des Geistes verbunden, mit Anhaftung, mit Ärger. Und die will man nicht, deswegen meditiert man. Wenn man das sehr klar gesehen hat, wovon kommt Glaube? Indem man etwas von Leiden verstanden hat. Wenn man etwas von Leiden verstanden hat, wird man effektiv meditieren können. Wenn man nicht von Leiden verstanden hat, wird man nicht effektiv meditieren können. Weil man wird immer anhaften und mit Wille versuchen, den Geist zu zähmen. Und so. Dann, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Aber wenn man es lernt theoretisch, es wird nicht wirklich Wirkung haben. Man muss selbst erfahren, dass es nicht mehr geht. Dann, was passiert? Dann kommt zweite Stadium von Verweilen des Geistes in Shamatha. Und das heißt Tengju. Tengju heißt Samstapayati. Sam heißt zusammen. Der Geist hat Kontinuität an dem Objekt. Und bis der Geist Kontinuität an dem Objekt hat, und wenn der Geist Kontinuität an dem Objekt hat, man arbeitet immer mit der Kraft. Deswegen kommt man noch nicht in Ruhe in den zwei, auch im ersten, auch im zweiten. Aber im zweiten, in dem schon gewisse Zeit der Geist bei dem Objekt bleibt, dann man hat ein bisschen Vertrauen in dem, was man macht. Man ist nicht nur in eigenen Gedanken, sondern der Geist hat Kontinuität bei dem Objekt. Deswegen man hat schon gewisse Intuition, dass wirklich diese Meditation, wenn man bei dem Objekt bleibt, Objekt wird feiner, Atmen wird feiner. Wenn Atmen feiner wird, es wird lang und gemütlich und der Geist dann bekommt gewisse Vertrauen in dem, was man macht. Obwohl man immer noch versucht, mit Kraft den Geist zu dem Objekt zu bringen, er hat schon Vertrauen, weil der Geist hat Kontinuität bei Einatmen, Ausatmen. Und indem der Geist Kontinuität hat bei Einatmen und Ausatmen, was passiert? Diese Atmen wird feiner und in gewissem Sinne er hat gewisse kleine Entspannung schon, ist schon da, aber natürlich nicht genug, er arbeitet immer wieder und wieder mit Kraft. Kraft heißt Wille, ne? Anstrengung. Das heißt Li Li Zuoi. In Yogacara Bhumishastra Icheshati Lun heißt Li Li Zuoi. Li heißt diese Kulita Li. Li heißt Kulita Li. wie sagt man, Kuli? Anspornen. Anspornen. Und Li ist Kraft. Li, Li, Zui. Das ist Erste. In den zwei ersten Stufen von Shamatha, man hat immer Tendenz, wieder und wieder bei Atmen zu bleiben durch diese Anstrengung. Deswegen er kann sich nicht wirklich entspannen. Und indem man nicht entspannt ist, man hat keine Freude bei dem, was man macht. Sehr wichtig zu verstehen. Ohne Entspannung keine Freude bei dem, was man macht. Das ist die wahr in der Arbeit, das ist wahr in alles, was man macht. Bitte merken Sie das im täglichen Leben immer so. Wenn man entspannt ist, kann man wirksam machen, was man macht und gut machen, was man macht. Wenn die Entspannung weggeht, kommen Ärger. Wenn man was Neues lernt, ist immer Spannung da. Wenn Sie fangen an, ein Musikinstrument, Geige zu spielen, was für Spannung, wenn man wenn Sie lernen eine Sprache und Sie sollen das sprechen, was für Spannung da. Aber wenn man die Sprache beherrscht hat, dann man braucht nicht mehr zu denken, keine Spannung da. Aber am Anfang, wenn Sie nach Deutschland gekommen sind, die Anfang ist sehr schwer, wenn man reden soll, besonders mit den Behörden, wird man aufgeregt. Und je mehr aufgeregt und Spannung, desto mehr Probleme kommen, genauso in der Meditation. Anfang ist immer schwer. Und am Anfang, man macht durch Kraft der Anstrengung. Das ist logisch. Und warum bleibt man dabei, indem man versteht, was man macht? Sonst wird man nicht bleiben. Und die meisten von uns, die zur Meditation kommen, sie erwarten etwas, dass sie was Besonderes erfahren, dass sie sehr glücklich werden, aber es kommt nicht, dann geben sie auf, lieber in Kneipe gehen oder in Kino gehen oder in Theater gehen oder Fernseh glotzen. Das ist viel interessanter, so wie diese Fernsehleute, die gekommen sind, sie erwarten etwas Sensationelles, aber nicht sensationell kommt, nur einatmen, ausatmen. So, wir sind bei dem zweiten Stadium, das heißt Samstapayati, Tengju. Wie auf Vietnamesisch? Ping Teng Tatang. Tang heißt Kontinuität, Xiangxi. So, diese zwei erste Stadien, haben wir gesagt, die sind verbunden mit Li, Li, Zui, mit Aufmerksamkeit durch Kraft. Man geht zu dem, was ist Aufmerksamkeit? Den Geist anspornen. So wird in Mahayana erklärt. In Theravada wird erklärt, den Geist Richtung zu geben, was eigentlich ähnlich ist. Wenn der Geist angespornt ist, er hat Richtung. Also Denkenprozess fängt an mit Aufmerksamkeit. Deswegen in Chinesisch, Vietnamesisch auch, Aufmerksamkeit heißt Zuoyi, im Geiste machen. Man macht Objekt im Geiste, dadurch wird der Geist angespornt. Und hat Richtung dann. Zuoyi. Vietnamesisch auch. Ja. Solange die Aufmerksamkeit oder auf Anspornen des Geistes, auf Kraft basiert ist, auf Anstrengung basiert ist, man bekommt keine Freude bei dem, was man macht. Das ist wahr in Meditation, aber das ist auch wahr im Leben. Meditation ist für das Leben. Man meditiert, damit man es in das tägliche Leben umsetzt, dieses Wissen. Deswegen, man kann nur gut machen, das, womit man familiär ist. Und der Bodhisattva lernt viele, viele Sachen, indem er dann in Ruhe bleiben kann in alle Situationen. Wenn man was machen muss, was man nicht kennt, immer wird da gewisse Spannung sein, indem man versucht, mit Kraft den Geist zu dem Objekt zu bringen, das man braucht, damit man etwas macht. Ohne Objekt nichts geschieht. Und das, was Objekt im Geiste macht, das ist Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit, das Objekt wird nicht im Geiste gemacht und dann der Geist bewegt sich nicht. Der Geist wird sich bewegen, wenn er angespornt ist durch Aufmerksamkeit. Deswegen in jedem Geistesprozess muss besonders Aufmerksamkeit sein und jeder Geistesprozess fängt an mit Aufmerksamkeit. Was heißt im Geiste machen? Manasikara. Manasi ist Lokativ von Manas. Manas bedeutet Geist. Kara ist Machen. Chinesische Übersetzung und vietnamesische ist exakt. Aber Aufmerksamkeit ist nicht exakt. Und wenn wir sagen, auf Deutsch im Geiste machen, es wird nicht klar, was gemeint ist. So, in diesem Stadium dann muss man unbedingt mit Vertrauen arbeiten, indem man verstanden hat, dass dieser grobe Geist gibt so viel Ärger. Damit diese Ärger weg sind, muss man Konzentration haben, die den Geist verfeinert. Sonst die Ärger gehen immer weiter, weiter, weiter. Aber vorsichtig, Konzentration kann auch geben in unheilsamen Geist, in ungesunden Geist. Wir sprechen jetzt von Konzentration von gesunden Geist. Das ist der große Unterschied. Haben Sie gesehen, die Studenten, die für Prüfung lernen? Ja? Wenn jemand stirbt, dann werden sie sogar boxen. Weil sie wollen was erreichen, so schnell wie möglich. Und dann alles stirbt. Das ist dann unrichtige, unheilsame Konzentration. Heilsame Konzentration ist, mit Entspannung. Das ist der Unterschied. Sie lernen Shamatha, damit Sie die Fähigkeit entwickeln, sich konzentrieren mit Entspannung. Wenn Sie das schaffen, Meditation wird leicht. Wenn man das nicht schafft, Meditation wird Quälerei. Und wir haben schon gesagt, nach der Lehre von Buddha, dieser heilsame Zustand ist immer mit Entspannung, Klarheit und was wir genannt haben, Samskara Upeksha, die Unparteilichkeit des Geistes verbunden. Wenn es nicht ist, dann, die, obwohl Konzentration da ist, es ist nicht heilsame Konzentration. Und wann kommt heilsame Konzentration? Wenn die Kraft von Achtsamkeit zum Ausdruck kommt. Solange die Kraft von Achtsamkeit nicht zustande gekommen ist, streng gesagt, diese Konzentration wird nicht heilsam. Man wird nicht Glück. Es wird nicht Glück bringen. Obwohl jetzt in diesem Stadium, wir sprechen von Bleiben im Prozess von Beruhigung, wenn man dabei bleibt, indem man versteht, diese Unbequemlichkeit von groben Geist, groben Empfindung und so, das wird in Zukunft Glück bringen, aber in langen Zukunft nicht gleich. Damit man etwas lernt, das haben wir gesehen auch in dem Text, Synonym für Vipassana heißt Geduld, hier. Ohne Geduld lernt man nichts. Und wenn Geduld da ist, kann man sich entspannen. Wenn nicht Geduld da ist, wird man sich nicht entspannen. Und wenn man sich nicht entspannt, die Konzentration wird nicht im wahren Sinne heilsam. Jetzt im dritten Stadium, in dem man sehr klar gesehen hat, nicht durch Theorie, indem man Buch gelesen hat, aber in eigenem Labor, in eigenem Körper, dass durch Anstrengung schafft man es nicht. Dann fängt an, die Kraft von Achtsamkeit zu Ausdruck kommen. Man sieht, mit Anstrengung funktioniert es nicht. Dann er versteht, dass solange er nicht diese Achtsamkeit und Wachheit bei dem Objekt hält, diese Objekt wird grob, Empfindung wird grob, Geistunterscheidung wird grob, die Kraft von Zuneigung und Abneigung wird auch grob, deswegen die Befleckungen des Geistes kann man nicht meistern. Da diese Weisheit ist vorhanden, deswegen in der nördlichen Tradition, in Mahayana, das Wesen von Achtsamkeit wird als Weisheit erklärt. In nördlichen Tradition mehr Konzentration betont. In nördlichen Tradition, wenn Sie Abhidharma Kosha lesen, Kishulun, die Wesen von Achtsamkeit ist Weisheit. Und Übung von Achtsamkeit ist Vipassana. So wird erklärt in nördlichen Tradition. Warum? weil durch die Frustrationen mit Anstrengung, man sieht, dass es nicht mit Anstrengung mehr geht, dann die Weisheit ist zur Reife gekommen, dann man lässt los und man weiß, dass wenn man lässt los, dann bleibt der Geist bei dem Objekt. Aber wenn man immer sich immer mit Kraft arbeitet, der Geist wehrt sich. Das ist so wie Sprung, wenn sie ihn drücken, er gleich reagiert. Ist das nicht wahr? Aber wenn sie ihn langsam drücken, dann bleibt er da. Aber wenn sie mit Kraft, dann reagiert er gleich. Jetzt diese Kenntnis von Kraft, von Achtsamkeit erscheint, deswegen der Meditierende hat mehr Zuversicht und bekommt ein bisschen Ruhe, indem die Kraft von Achtsamkeit bringt den Geist wieder zurück zum Objekt, nicht Kraft. Wenn man Objekt verliert und gleich bringt den Geist zurück zu dem Objekt durch Kraft von Achtsamkeit, man ist im dritten Stadium von Shamatha. Und dieses dritte Stadium von Shamatha heißt Anju. An heißt Ruhe. Ju heißt bleiben. An. Andu. Wunderbare Sache. Der Meditierende hat verstanden, bloß mit Anstrengung kommt man nicht zur Ruhe. Dann fängt an, Kraft der Achtsamkeit zu arbeiten. Und wenn Kraft der Achtsamkeit fängt an zu arbeiten, er bekommt gewisse Ruhe. Und wegen dieser Ruhe, wann immer er verliert das Objekt der Meditation, er bringt seinen Geist durch Achtsamkeit wieder zurück zu dem Objekt. Das ist schon ein besseres Stadium. Aber damit man in diesem Zustand arbeitet, der Anfänger, wenn er nicht besonders talentiert ist, es gibt talentierte Menschen, sie müssen erst ein bisschen von den Frustrationen schon mitkriegen. Sonst geht es nicht. Aber die Frustrationen sind nicht unbedingt schlecht. Man soll sie nicht als schlecht schätzen, indem die Frustrationen kommen. Je mehr sie kommen, desto klarer wird es, dass bloß durch Anstrengung bekommt man keine Ruhe. Man kann sich nicht entscheiden, ich bin ruhig. Es gibt Leute, die lernen Yoga. Dann erklärt man entspannen, ich bin ganz entspannt. Dann ist sehr schwer zu Yoga zu lernen. Aber manchmal ist genau das Gegenteil, wenn ich mir vornehme, so, wenn ich mich faul dann meditieren, dann meditiere ich besser. Manchmal. Naja, aber faul sein ist auch keine Lösung. Aber die Samsara, Leiden von Meditierenden, ist von Aufregung zu Faulheit, von Faulheit zu Aufregung. Und so lernt man. Anderes wohl geht es nicht. Und wenn man gelernt hat, dann fängt an, die Kraft von Achtsamkeit zu wirken. Und dann kommt allmählich die Ruhe. Das ist die Voraussetzung. Ohne Kraft der Achtsamkeit, die Ruhe wird nicht kommen. Indem man sich entscheidet, ich bleibe bei Atmen, das kommt, die Ruhe kommt nicht. Wenn man bleibt bei Atmen durch oder bei irgendwelchem Objekt, auch Amitabha, ich habe gesehen, in China gibt es Leute, die Amitabha, Amitabha, Amitabha. Was für Ruhe bekommen. Das geht nicht. Der Amitabha kommt nicht. Erst muss der Geist klare Kraft von Achtsamkeit entwickeln, dann der Amitabha kommt. Wenn die Kraft von Achtsamkeit nicht da ist, Amitabha, Amitabha, dann, wenn es nicht kommt, ich habe gesehen, manche weinen, Amitabha, das geht nicht, natürlich. Muss man lernen, auch wenn es sehr peinlich ist, die Achtsamkeit zu entwickeln. Dann der Amitabha kann zuhören. Wenn ohne Achtsamkeit, der Amitabha wird nicht zuhören. So, dann im dritten Stadium, obwohl das Objekt verloren geht, es kann passieren, aber es wird nicht lange danach wieder durch Achtsamkeit zurückgebracht. Aber denken Sie daran, diese Erklärung von 9 Stufen ist ein organisches Prozess. Diese Stufen können sich sehr schnell ändern. Das ist nicht, dass Sie halbes Jahr arbeiten mit zweiter Stufe, dann halbes Jahr mit dritter Stufe. So ist es nicht. In einer Sitzung von Meditation können alle diese verschiedenen Stufen erscheinen. Aber wenn Sie Erfahrung haben, Sie gehen nicht mehr zu anfänglichen Stufen, indem Sie nur mit Anstrengung arbeiten. Das ist nicht mehr möglich. Aber Sie haben bestimmt erlebt bessere Meditationen, wo Sie höhere Stufe erreicht haben, und gleich danach wieder niedrige Stufe von Meditation. Das passiert oder nicht? Haben wir alle erlebt. Aber wenn wir Erfahrung haben, die ersten 2 Stufen kommen nicht mehr. Nicht möglich. Wenn man Objekt verliert, dann durch Achtsamkeit bringt man sich ihn zurück. Nur durch Anstrengung. Das heißt, dass man schon gewisse Erfahrung in Meditation hat. Jetzt, wenn man weiterarbeitet und die Fähigkeit entwickelt, bei Meditationsobjekt zu bleiben, dann die Kraft von Achtsamkeit kommt zur Reife. Und das ist das 4. Stadium. Im 4. Stadium, dieses 4. Stadium heißt Kinju, Kin nahe. Kin nahe. Auf Vietnamesisch, Kinju. Das heißt, der Meditierende, obwohl er noch Gedanken hat, viele Gedanken, auch viele andere Empfindungen, viele andere Wahrnehmungen, er verliert nicht mehr das Meditationsobjekt. Das passiert nicht mehr. Deswegen, er bleibt immer in der Nähe von dem Meditationsobjekt. Deswegen Kinju. Warum bleibt er immer in der Nähe von Meditationsobjekt, verlässt Meditationsobjekt nicht? Weil die Kraft von Achtsamkeit ist zur Reife gekommen. Wenn die Kraft von Achtsamkeit ist zur Reife gekommen, Wissensklarheit ist da. Wenn die Kraft von Achtsamkeit nicht zur Reife gekommen ist, Wissensklarheit ist nicht da. Und was passiert dann, wenn Wissensklarheit nicht da ist? Obwohl man Befleckungen des Geistes hat, man hat Gier, Ärger, man reagiert nicht. Man hat Zuneigung, Abneigung, man reagiert nicht, obwohl man ist im Lager von dem Feind, man sogar genießt. Man genießt diese Zuneigung, Abneigung. Es macht viel Spaß. Warum? Weil keine Achtsamkeit da ist. Achtsamkeit ist nicht zur Reife gekommen. Wenn Achtsamkeit zur Reife ist gekommen, man sieht diese Zuneigung, Abneigung, diese Faulheit, Aufregheit, tut weh. Und dann Wissensklarheit ist da. Wie heißt das auf Pali? Sampajanya. Sanskrit Samprajanya. Das hat damit gar nichts zu tun. Wissensklarheit. Sampajanya. Auf Chinesisch Jen, richtig, Je, Weisheit. Samprajanya ist Weisheit. Wie sagt man auf Vietnamesisch? Jen, Je. Wenn Aufmerksamkeit zur Reife gekommen ist, dann Wissensklarheit ist da. Und Wissensklarheit ist das, was den Geist reinigt. Achtsamkeit selbst kann nicht Geist reinigen. Nur wenn es versehen ist mit Weisheit, Wissensklarheit. Und es wird mit Weisheit versehen, nur wenn es zur Reife gekommen ist. Wenn es noch nicht zur Reife gekommen ist, man kommt nicht klar in das Prozess von Läuterung des Geistes. Nicht möglich. Jetzt sind wir im vierten Stadium. Und viertes Stadium ist Eingang in Läuterung des Geistes. Die Achtsamkeit muss zur Reife gekommen sein, damit der Geist sich reinigt. Wenn Achtsamkeit nicht zur Reife gekommen ist, der Geist wird sich nicht reinigen. Und obwohl er Zuneigung, Abneigung hat, Aufregung hat, es geht nicht weg. Oder wenn es weg geht, dann Faulheit wird zu Aufregung, Aufregung wird zu Faulheit. Und so wechseln sie die zu unheilsame Zustände ein nach dem anderen. Dann, fünftes Stadium, dann kommt wirklich die Läuterung des Geistes. Dieses vierte Stadium heißt Damayati, er zähmt. Fünfte. Vierte. Vierte heißt in der Nähe bleiben. Upastapayati, in Sanskrit, nicht Pali. Das ist alles Mahayana-Tradition oder nördliche Tradition. Egal, ob in Tibet oder China oder Vietnam, Japan, wenn man Shamatha erklärt, wird man erklären durch diese neun Bleiben im Prozess von Beruhigung des Geistes. Die fünfte? Fünfte, Damayati, zähmen. Bitte? Zweite. Zweite ist Tengju, wir haben übersetzt als die Kontinuität des Geistes bei dem Objekt. Was heißt das? Jetzt, wenn Sie vierte Stadium von Shamatha, von Prozess von Beruhigung des Geistes, von Läuterung des Geistes erreicht haben, dann gibt es keine grobe Tendenz des Geistes zu aufregen. Die ist nicht mehr da. Warum? Achtsamkeit ist etabliert. Aber indem Achtsamkeit etabliert ist, der Geist hat bessere Konzentration. Der konzentrierte Geist, wenn er nicht bewacht wird, hat immer Tendenz zu senken. Das haben Sie bemerkt. Wenn man der konzentrierte Geist ist tiefer Geist und tiefer Geist hat immer Tendenz zu senken. Wohin? In Theravada sagt man Bhavanga oder Alaya. In Psychologie heißt es Unterbewusstsein oder was. Von dort kommen die Bilder, so wie im Traum. Wenn der Geist konzentriert ist, wenn man ihn nicht wacht, wenn man nicht gleich reagiert durch Untersuchung von dem Objekt, durch Wille, dann der Geist hat Tendenz zu senken. Und in dem vierten Stadium kann es sehr, sehr leicht passieren, weil diese Aufregung ist schon sehr gering, die Tendenz zur Aufregung. Der Geist fängt an, sich sehr wohl zu fühlen. Wenn man sich sehr wohl fühlt, ist es auch im täglichen Leben, es ist sehr leicht einzuschlafen. Ist das nicht so? Wenn man sitzt auf bequemen Sofa, sehr leicht zu nicken. Ist das nicht so? Auch im täglichen Leben ist es so. Jetzt die Tendenz von Aufregung sehr gering, aber wenn der Geist nicht sehr, sehr sorgsam bewacht wird, er hat Tendenz zu senken, ziemlich grobe Tendenz. Und diese Tendenz muss man beseitigen. Dann kommt es wahre Ruhe. Es gibt Meditierenden, die kommen zu diesem Zustand und dann sie fühlen sich wohl, aber Objekt wird nicht mehr klar. Und sie können sogar stundenlang dabei bleiben, aber es ist auch nicht Shamatha, es ist auch nicht Vipassana, es ist gar nichts. Aber sie denken, dass sie meditieren. Es gibt Leute, die 20 Jahre so meditieren und bleiben sie in diesem Zustand. Sie fühlen sich wohl, nur es ist da Tendenz, ein bisschen einzuschlafen, ein bisschen nicken und denken sie, dass sie Yogis sind. Aber das ist gar keine, nicht Shamatha, nicht Vipassana. Man sollte nicht in diesem Zustand bleiben. Immer versuchen, den Geist zu untersuchen, wenn man mit Atmen arbeitet, sehen sehr klar Anfang, Mitte, Ende von dem Atemzug, sehen sehr klar diese Zwischenatmung, dann der Geist wird wieder wach. Und wenn grobe Tendenz von Aufregung und von Senken des Geistes weg ist, dann kommt das sechste Stadium. Da ist dann, die heißt Shamayati, Ruhe, Stadium von Beruhigung. Chichinju. Wie sagt man auf Vietnamesisch? Hast du Bleistift? Jing. Mhm. Jing. Ruhe. Hm? Es muss. Dann dieses sechste Stadium heißt Qijing Zhu, das heißt, obwohl der Meditierende hat Schmerzen, obwohl er hat Gedanken, sie beeinflussen nicht mehr seine Ruhe, er bleibt in Ruhe und diese Tendenz von Senken des Geistes und Aufregen des Geistes wird gering. Deswegen, er fühlt sich wirklich wohl. Und er kann dann so stundenlang meditieren. Indem er diese grobe Tendenzen zu Senken und zu Aufregung des Geistes in Schach hält. Durch Achtsamkeit und Wissensklarheit. Aber Wissensklarheit ist noch nicht zur Reife gekommen. Warum? Weil wenn diese Tendenz zu Aufregung kommt, er anwendet was? Loslassen. Und mit Loslassen kommt dann wieder Prashrabdi, Entspannung, Ruhe. Und wenn diese Tendenz von Aufregung da ist, er anwendet Konzentration. So. Du meinst eigentlich nicht Aufregung, sondern eher Müdigkeit, oder? Du meinst eher abfallen, müde werden, oder? Nein, Senken des Geistes. Aber Senken. Und Aufregung heißt. Diese Tendenz zu Gier, Tendenz zu Ärger, Tendenz zu Zweifel, Tendenz zu Unruhe, das ist Aufregung. Und dagegen hilft Konzentration, Achtsamkeit. Konzentration. Achtsamkeit ist die Grundlage, die muss immer da sein. Jetzt ist schon Achtsamkeit zur Reife gekommen, deswegen man arbeitet mit Wissensklarheit. Und Wissensklarheit ist, was den Geist reinigt. Achtsamkeit selbst ist nicht genug. Die Katze, sehen Sie die Katze oder Tiger, wie achtsam sie gehen, um Maus zu fangen. Aber das ist kein heilsamer Zustand des Geistes. Der Tiger ist das Muster von Achtsamkeit. So soll man lernen zu gehen, aber das ist kein heilsamer Zustand des Geistes. Katze, sie wartet bei dem Loch an Maus, 100% achtsam. Ohne Wissensklarheit, Achtsamkeit reinigt den Geist nicht. Deswegen. Ist das dasselbe sozusagen in der Praxis wie loslassen, wenn immer eine Ablenkung kommt oder Schmerzen oder das, dass man das sofort wieder loslässt? Das hat damit zu tun, natürlich. Das alles hat damit zu tun. Ja, okay, machen wir Schluss hier. Dann morgen schnell wiederholen wir und wir kommen zu dem höchsten Stadium. Höchste Stadium kommt, wenn. Höhere Stadium kommt, wenn die Tendenz, den Geist aus von den Schwankungen herauszubringen. Schwankungen von Senken und von Aufregenheit. Dann wird die Abhoga, die Wenden, das ist technischer Term in Yoga, in Xianzang übersetzt Junkung. Der Junkung wird gleich, nicht wenig, aber auch nicht zu viel. Dann kommt man zu siebten Zustand. Chi-Chi-Chin. Extrem ruhig. Chi, extrem. Auf Sanskrit vermeidet man Abhoga und Anabhoga. Abhoga heißt, wenn der Geist hat zu viel Anstrengung, sich zu dem Objekt zu wenden, und Anabhoga, wenn er zu wenig Anstrengung hat, sich zu dem Objekt zu wenden. Wenn die Anstrengung gleichmäßig ist, kommt man zu völliger Ruhe. Wenn man zu völliger Ruhe kommt, Folge davon ist Einspitzigkeit des Geistes. Und wenn Einspitzigkeit des Geistes ist achte Stadium. Und wenn Einspitzigkeit des Geistes zur Gewohnheit wird und bleibt, das ist dann Samadhi. Dann haben Sie 9 Stadiums. Wir wiederholen das schnell morgen. Jetzt haben wir schon unsere Zeit weit überschritten. Und dann erklären wir ein bisschen Vipassana. Wenn man mit den verschiedenen Bildern arbeitet, Shamatha, dann geschieht bei demselben Bild. Vipassana ändert sich. Erklärt Theravada auf diese 9 Schritte? Nein. Nur das kommt aus Yogacara Bhumishastra. Und Yogacara Bhumishastra ist in Mahayana die Grundlage für Meditation. Alle Tibet, chinesische Tradition, Japan, Korea, Vietnam, alle studieren Yogacara Bhumishastra. Aus in Tibet, diese Kamala Shila, Tsongkhapa, alle benutzen Yogacara Bhumishastra. Ich werde das dann detailliert lehren in Kathmandu, IBA. Jetzt nur so die Grundlagen, die sind sehr wichtig. Ja? Der Lehre, glaube ich, in der 9 Schritte im Tibetischen ist das der Weg des Kriegers, habe ich mal gelesen. Ja, wenn man in nördlichen Buddhismus, in Sanskrit-Buddhismus über Shamatha Vipassana redet, bestimmt wird man diese 9 erwähnen. Egal, ob welche Tradition. Auch die Kaju, Nyingma, Sakya, auch mongolischer Buddhismus, vietnamesischer Buddhismus, Japan, Korea, alle benutzen Yogacara Bhumishastra. Asanga, Wuju of Asha. Wie sagt man auf Vietnamesisch? Wuju. Asanga. Für Meditation sehr wichtig. Er hat 13 Jahre in der Nähe von Bodh Gaya gibt es noch heiliger Berg. Sie können in Indien besuchen. Der heißt Kukutapada. Dieser Fuß von Hähnchen. In Yunnan gibt es Jizushan. Kennst du Jizushan? Nach der Legende Mahakashapa ist nach der Nirvana in diesen Berg gegangen und bleibt in Samadhi, bis Maitreya kommt. Und Asanga hat auf diesem Berg 13 Jahre lang Samadhi geübt. Dann hat er Yogacara Bhumishastra zusammengefasst. So ist die Tradition. Tibetanische Tradition. In chinesischer Tradition ist Maitreya selbst hat gelernt. Na gut, dann machen wir eine Pause und dann rezitieren wir und meditieren wir wieder. Lodron, das ist sehr gute Meditation, diese weiße und schwarze Farbe. Irgendwelche Fragen da? Bitte, bitte. Es ist fast, ich habe noch nicht gelernt, Lodron. Nicht gelernt? Ich erkläre später, ja, nach der Pause. Kein Problem. Kann man dieses Lodron auch, wenn man Schmerzen hat, anwenden, Schmerzen, Rauch? Ja, das ist nicht die Tradition, aber man kann experimentieren, natürlich. Man kann experimentieren. Indem man sich irgendwo im Körper konzentriert, da fließt Prana hinein, natürlich. Und Prana, man kann als schwarz oder weiß sich visualisieren. Das ist kein Problem. Deswegen lernen Sie jetzt Qigong. Dann Sie können allmählich sehen, dass diese wichtigen Akupunkturpunkte atmen ein und atmen aus. Das ist Anfang. Dann konnte, wenn Sie Qigong machen, konzentrieren Sie sich bitte an Laokung und Yongquan, dann sehen Sie, wie es atmet ein und atmet aus. Dann können Sie sich die Farbe visualisieren auch, es geht. Und die Akupunkturpunkte sind überall, ne? Die auch atmen ein, atmen aus. Wie schnell ist die Atmung von den Punkten? Und das ungefähr 320 Sekunden pro 320 Kilometer pro Sekunde. Ja, aber viel schneller als normale Atmung, ja, oder? Nee, du, musst du selbst sehen. Das öffnet sich und verweitert und schrumpft. Du hast vielleicht schon ein bisschen Erfahrung davon, es juckt oder so. Dann ja, das Öffnen und Schließen ist noch nicht so klar, aber das Gefühl schon. Ja, da muss man weitermachen, mehr Konzentration. Das kommt eben. Na gut, dann machen wir Pause. Können Sie bitte fragen, wie nicht Yogacara? Yogacara? Ja. Ich weiß nicht richtig für die Worte. Yogacara auf Deutsch oder ja, auf Deutsch. Englisch? Ja, ja. Yogacara, Ja. Auf Chinesisch. Ja, danke Sie. Danke. Bitte? Sie dachten, Sie könnten mir Ihre E-Mail-Adresse noch geben. Ah, okay. Sie auch schon gleich hier raus, ja. Okay, kein Problem. Spannend. in Burma, we use refuge taking to Buddha Sangha Dharma, and there's Tutiyampi and Tatiyampi. Which one is second and which one is third? Dutiyampi is second, Tatiyampi is third. Okay. Natürlich, wir sind alte Freunde. Ja? Freund neben dir stehen? Ja, natürlich. Der Los Altos. Los Altos, der Oberrentner. Danke. Sie wohnen in Dresden? Nein, von Hamburg. Hamburg? Ja, gerade gekommen. Dann sind Sie müde, ne? So lange fahren. Lange fahren. Ich habe mich ein bisschen überschätzt. Mit dem Auto, ja. Mit dem Motorrad. Motorrad, oh. Dann bitte ruhen Sie sich aus. Ja, yeah, ja. Yeah. Jetzt wir haben nur Rezitation und dann Meditation zusätzlich. Ja, machen Sie gerne mit. Morgen, wir haben Qigong. Qigong? Um 4.30 Uhr. Ja. Ich bin auch meditiert. Ja? Schon viele Jahre, ja. Aber keine Früchte getragen. Du musst sagen. Nein, jetzt wenn Sie so sagen, dann ist bestimmt gut. Die gute Yogis sind sehr bescheiden. Oh, ja. Zähmen, dann in Ruhe bleiben, sehr beruhigt sein. Nein, nein. Das ist, wenn man diese neunte Stadium hat, dann kann man in Jhana gehen, kann man Zen üben, kann man Tantra üben, alles, weil die Guide ist gleichmäßig. Warum kommt der Theravada das nicht versprechen? Theravada hat andere Methode. In Theravada spricht man von Gleichmäßigkeit der Fakultäten. Auf Grundlage von Aufmerksamkeit ist Konzentration, Weisheit, Shraddha, Glaube und Anstrengung sind balanciert. Und es beschreibt dasselbe Prozess. Hier, diese nördliche Tradition ist mehr nützlich, weil man kann es anwenden für alles, für Zen, für Dzogchen, für Rheinland auch. Wenn Also können die Zen funktionieren, wenn sie gar nicht Shamatha oder Dhyana üben, sondern immer offen und ohne ein Objekt. Wenn sie in Zen sind, dann sind sie im 9. Stadium. Es wird gleichmäßig. Aber wie üben sie das ohne Objekt? Ohne Objekt. Der leere Geist betrachtet leere Geist. Wozu braucht man Objekt? Das ist Zen. Und wenn die Objekte kommen, die kommen in Leerheit. Das ist Zen. Also viel einfacher. Hast du Unterwäsche oder ohne Unterwäsche? Wenn du so in Japan in Tempel gehst, sie werden sich wundern. Was hier ein Samurai da aus Deutschland. Die Shirts sind leider zu kurz in Deutschland. So, wollen wir rezitieren? Heute haben wir genügend Zeit, dann wir rezitieren auf Pali, dann auf Deutsch, ja? Dann erst Metta Sutta auf Pali, dann auf Deutsch, ja? Karaniyamatta kusalene yantang santang padam abhisamecce Sako juce su juce suvacho chasse mudu anatimani santu sako ce subaroce apakki choce salahukavutti santindrio ce nipakoce apangabo kulesu ananugindo nachakundang samachare kinci Yenye vinyu pare upavadeyum Sukino va khemino huntu Sambe satta bhavantu sukitatta Ye kechi pana bhutatti Tasava tavarava anavasesa Digha vaye mahantava Majima rasaka anakatulla Ditta va yeva anditta, yece dure vasanti avidure, bhuta va sambhavesi va sambe satta bhavantu sukitatta.

sarva bhutanam bhava marga vishudakam om tat yatha aloke aloke loka mati atikrante he he hare maha bodhisattva smara smara hridayam kuru kuru karma sadhaya sadhaya dhuru dhuru vijayante maha vijayante dhara dhara dharendreshvara chala mala vimala amala mukti ehi ehi lokeshvara raga visham vinashaya dvesha visham vinashaya moha chala visham vinashaya hulu hulu mala hulu hulu mala bulu bulu bare padma nabha sara sara siri siri suru suru bodhya bodhya budhaya budhaya maitreya nilakanta darshana praharadaya swaha mahasiddhaya swaha siddha yogeshwaraya swaha nilakantaya swaha padmahastaya swaha chakrayuktaya swaha shanka shubdane bodhanaya swaha vama disha stita krishna jinaya swaha vyagra charma nivasanaya swaha namo ratnatrayaya namo arya avalokiteshwaraya bodhisattvaya mahasattvaya om siddhyantu mantra padhaya swaha. Und jetzt haben wir Herzsutra zu rezitieren. Erst auf Sanskrit, dann auf Deutsch. Om namo bhagavatyai arya pragya paramitayai. Dreimal Verbeugung zu der Gottheit von Weisheit. Dann arya avalokiteshvaro bodhisattva gambiram pragya paramitacharyam charamanu. Yavalokayatisma panchaskandastamsha svabhava shunyan pashyatisma iha shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam rupam napritak shunyata shunyataya napritat rupam yat rupam sa shunyata ya shunyata tat rupam evameva vedana samgya samskara vijnanani iha shariputra sarvadharma shunyata lakshana anutpana aniruddha amala avimala anuna aparipurna tasmat shariputra shunyataya na rupam na vedana na samgya na samskara na vijnanam na chakshu shrotra grana jihva kaya manamsi na rupa shabda ganda rasa sparshtavya dharmaha na chakshu vijnana dhatu yavan na manu vijnana dhatu na avidya na avidya kshayo yavan na jara maranam na jara marana kshayo na dukha samudaya nirodha margaha na jnanam na prapti na apraptihi tasmat chariputra praptitva bodhisattvasya pragya paramitam ashritya viharati achita avarana chita avarana nastitva atrasto viparyasa atikranto nishta nirvana praptaha triadva vyavastita sarva sambuddha pragya paramitam ashritya anuta samyak sambodhim abhisambuddha tasmad gyatavyam pragya paramita mahamantro mahavidya mantro anutara mantro sama asama mantra sarva dukha prashamana satyam amityatvat pragya paramitaya ukto mantra tatyatha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha gate gate paragate parasam gate bodhisvaha. Jetzt rezitieren wir auf Deutsch.

Atmen, das durch Nase in Körper hineinströmt, heißt grobe Atmen. Und es gibt feinere Atmen, die durch jede Por von Haut in Körper hineinfließt und wieder weg und in jede Zelle, die jede Zelle des Körpers dann Oxygen absorbiert. Jetzt wir mit Einatmen, wir üben Mitgefühl. Indem wir atmen ein, wir stellen uns vor, dass wir atmen eine schwarze Wolke. Und indem wir die schwarze Wolke einatmen, wir stellen uns vor, dass wir akzeptieren das Leiden von allen Wesen. Sie können denken an Leiden von, ich weiß nicht, den Kindern in Syrien oder Irak oder Afrika, die Hungernden oder Jemen und so weiter. Dann alles das akzeptieren sie als eigene Leiden. Leiden von allen Wesen. Und mit Ausatmen, dann stellen sie sich vor, dass die weiße Wolke geht aus dem Körper heraus und diese weiße Wolke verbreitet sich überall. Und damit äußern sie Wunsch, dass alle Wesen Glückseligkeit und Frieden von Nirvana finden. Und sie machen dann auch inzwischen Atmung, sie auch visualisieren sich diese schwarze und weiße Farbe. Nach dem Einatmen, Zwischenatmung, dann schwarze Farbe, nach Ausatmen, weiße Farbe. Ist das klar? Das ist, kommt aus der tibetanischen Tradition und ist sehr, sehr gute Meditation. Ja, haben wir alle gespürt, sehr kräftig. So, dann machen wir jetzt richtig entspannen. Das ist die Voraussetzung, die Wirbelsäule gerade halten, voll wach. Wenn Konzentration gut ist, dann sehen Sie klar die Farben und Sie denken daran, obwohl der Geist nicht weiß ist, nicht schwarz ist, er kann alle diese Farben erzeugen. Alle Objekte sind Geist erzeugt. So, übertragen wir Sardins für Wohl von allen Wesen. Möge diese Tugend, das den wir uns heute bemüht haben, für Wohl von allen Wesen sein. Omitobo, jetzt auf Vietnamesisch. Đêm con nước này hướng về thăm tâm cả kinh tư và chúng sanh đều trọn thành phật hoàng. Jetzt ein bisschen Pali. Eta vata cha me hi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha me hi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha me hi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiram rakantu loka sasana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiram rakantu desana. Aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva Chiram rakantu tumampara. Devo vasatu kalene sasa sampati hotu cha. Pito bhavatu loko cha. Raja. bhavatu dhammiko sanu sanu sanu.